Schweigt stille, plaudert nicht und höret, was ist und geschieht. Da kömmt Herr Schlendrian mit seiner Tochter Lieschen her. Ihr brummt ja wie ein Seidelbär. Hört selber, was sie ihm getan hat.